SWR 2 Hörspiel. Die Polizei in Rennes. Aber dringend. Ja, hier ist Concarneau, Bürgermeister. Bei Ihnen ist doch Kommissar Maigret aus Paris. Ach, kann ich Ihnen dringend mal... Herr Kommissar Maigret, hier spricht der Bürgermeister von Concarneau. Bitte kommen Sie noch heute zu uns. Hier ist gestern ein Mord, ja. Herr Mustaquin, der Weinhändler. Ja, er ist operiert worden, aber die Kugel kann nicht entfernt. Ja, er ist nämlich aus nächster Nähe durch eine Haustür. Ja, Sie müssen herkommen. Das Haus ist seit einem Jahr unbewohnt und er hat sich so, es war so gegen 11 Uhr nachts, er hat sich in den Eingang gestellt, um sie eine Zigarre. Ja, bei dem Wetter, es stürmt und gießt, ja, seit 3 Tagen. Ja, er hat sie also untergestellt, um Feuer, ja. Da hat man ihn erschossen. Angeschossen, ja. Ja, vom Stammtisch im Hotel Admiral. Das ist ja das Einzige im Ort jetzt. Im Winter ist ja bei uns... noch nie ist hier so etwas passiert, seit ich Bürgermeister... Sie kommen mit dem Mittagszug aus Rennes. Ah, dann sind Sie gegen 5 Uhr nachmittags, ja. Hotel Admiral, ich lasse ein Zimmer für Sie. Ja, entschuldigen Sie, wir sind hier alle sehr erregt. Die Honoration natürlich. Noch nie... Bitte? Danke. Bestellen Sie gleich ein Zimmer im Hotel Admiral für Herrn Kommissar Maigret aus Paris. Aus Rennes. Aus Paris. Er kommt gegen 5 Uhr. Der Stammtisch wird sowieso vollzählig sein. Naja, eben bis auf Mustaquin. Ungeheuerlich. Ja, und dann möchte ich sofort Bericht haben, damit ich auf dem Laufenden... Das ist alles entsetzlich. Und wenn wir ihm nun Geld? Nehmt euch doch zusammen, Maigret wird gleich da sein. Da ist er schon. Kommissar Maigret! Mein guter Freund, der Bürgermeister hat mir Ihre Ankunft angekündigt. Ich habe schon oft von Ihnen gehört. Gestatten Sie, Jean Servière. Sehr angenehm. Sie sind aus Paris, nicht wahr? Ich eigentlich auch, war lange Geschäftsführer der Roten Kuh am Montmartre. Sie kennen? Na, ist jetzt nichts mehr los, seit ich... Ich habe mich sozusagen aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Zu meinem Vergnügen arbeite ich beim Brester Tageblatt mit Wochenglossen. Vielleicht haben Sie schon mal was von mir gelesen. Ich glaube kaum. Kommen Sie, damit ich Ihnen unsere Runde vorstelle. Jetzt im Winter haben wir ja nur hier Admiral, tote Zeit. Aber die Zimmer sind, na, Sie werden zufrieden sein. Der Kommissar, meine Freunde. Die letzten 4 fröhlichen Knaben von Concarneau. Ja, hier, das ist Le Pommeret, Vizekonsul von Dänemark, eingefleischter Schürzenjäger. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Herr Kommissar. Ja. Dr. Michoud. Passen Sie auf, er wird Ihnen gleich ein Grundstück verkaufen wollen. Er ist nämlich Eigentümer des schönsten Geländes von Concarneau. Ja, vielleicht der ganzen Bretagne. Der südlichen, nur der südlichen. Was trinken Sie? Emma! Emma, werfen Sie diesen abscheulichen Hund hinaus! Ich kriege noch Zustände, wenn ich diesen Köter hier... Aber Herr Doktor, ich kenne den Hund gar nicht, nur seit gestern. Was seit gestern? Gestern Nacht, als das passiert ist, da war er plötzlich da. Der arme Mustaquin hatte immer eine Hundeangst. Bisher allerdings nur von seiner Frau. Wenn er bei dieser Geschichte nicht fast seine Haut zum Markte getragen hätte, würde ich ja schwören, dass es nur ein übler Scherz war. Emma, und nun lassen Sie den Hund, wenn er sich schon so gerne bei Ihnen herumdrückt. Wer täte das nicht ganz gern ab und zu mal, hä? Ist ein Schiffshund wahrscheinlich. Da kommt ja kein Schiff in den Hafen bei dem Sturm. Auf der Höhe von Glenan ist seit gestern ein Dampfer in Seenot. Kommen Sie zu uns, Emma. Was möchten Sie haben? Aperitivstunde hat geschlagen. Anders ausgedrückt, die Stunde des Pernos. Für Sie doch auch, Herr Kommissar. Trinkt man hier nicht Calvados? Nach dem Essen. Ja, wer hätte voraussehen können, nicht wahr, dass der gute Mustaquin, übrigens der beste Kerl von der Welt, in dem Hauseingang stehen bleiben würde, um seine Zigarre anzuzünden. Kein Mensch, nicht wahr? Sie haben hier alle vier zusammengesessen. Ja, und Karten gespielt. Der Doktor ist als erster gegangen. Ich habe seit Tagen wieder meine Leber. Und eine halbe Stunde später musste er gehen. Hatte Angst vor seiner Frau. Le Pommeray und ich wohnen auf der anderen Seite der Stadt. Wir kommen an dem leeren Haus hier nie vorbei. Haben Sie es schon? Ja, vorhin. Die Haustür war verschlossen gestern. Aber die Tür nach dem Garten schließt überhaupt nicht mehr. Und die Gartenmauer? Läuft hier neben der Sackgasse entlang zwischen dem Hotel Admiral und dem Haus. Ja, aber diese Mauer ist der Mörder entwichen. Und der Zollbeamte von der Hafenwache hat? Ja, alles gesehen. Nur den Schuss hat er nicht gehört bei dem Sturm. Er ist gleich hingelaufen, als Mustergar in die Gosse stürzte. Hat wohl erst gedacht, er wäre betrunken. Hat uns dann alarmiert. Sie beide? Ja, ja. Ja, ich war ja schon wegen meiner Leber. Mustergar wird durchkommen, sagen die Ärzte. Ja, das Komischste ist, dass eine Frau ihm im Krankenhaus eine Szene gemacht hat. Sie denkt, es handelt sich um eine Liebesgeschichte. Dabei hätte der arme Kerl nicht einmal gewagt, eine Stenotypistin zu streicheln. Emma, einen Doppelten, da du gerade beim Einschenken bist. Und bring Eis, Emma. Der Täter ist irgendein Verrückter. Allerdings kann er da nicht gut von hier sein. Sonst hätten wir bemerkt, dass jemand seinen Verstand verloren hat. Wir kennen ja die ganze Stadt. Und der Hund? Ja, dieses scheußliche gelbe Vieh treibt sich seit gestern Nacht hier herum. Niemand weiß, woher. Als wir ihn überstürzten zu Mustergang, war er, glaube ich, schon da. Die Panne ist hier. Moment, ich hol noch Wasser. Und seit der streicht er um Emma herum. Ich sonst nur an der Doktor. Ist die Kellnerin schon länger hier? Seit Jahren, ja. Ist sie gestern Abend fortgegangen? Nein, sie hat sich nicht vom Fleck gerührt. Danke, danke. Ich gieße den Herrn schon ein. Sie sagen, wenn es gut ist. Halt, danke. Le Pommeray und ich tauschten alte Erinnerungen aus. Genau. Als wir noch jung waren, um uns Frauen ohne Geld leisten zu können, nicht wahr, Le Pommeray? Ist gut. Wissen Sie, wie wir das Haus gegenüber der Fischhalle nennen, in dem er wohnt? Das Haus der Todsünden. Ach, jetzt würde ich mich fast vergessen mit dem Wasser. Auf Ihr Wohl, Herr Kommissar. Einen Augenblick mal. Was ist los? Nicht trinken. Jetzt wird's gut. Der lässt sich durch die Geschichte mit Mustergar in Angst und Schrecken jagen. Nicht trinken. Emma! Emma, lauf zum Apotheker nebenan. Er soll sofort herkommen. Sofort, auch wenn er gerade beim Essen ist. Ja, Herr Doktor, wenn Sie... Und nimm den verfluchten Klettern mit. Was ist denn... Siehst du hier? Aus welcher Flasche hat Emma... Da. Sehen Sie, Herr Kommissar. So weiße Körnchen, winzige. Was ist denn los? Ich war gerade beim Essen. Hören Sie, Caribon. Sie müssen sofort den Inhalt dieser Flasche und der Gläser analysieren. Heute noch? Sofort. Ja, was denn? Denken Sie etwa... Du bist verrückt. Strychnin. Hier, Caribon, nehmen Sie. Emma, hilf tragen. Yes. Los, los. Zum Teufel, wo ich gerade beim Essen... Wie sind Sie denn darauf gekommen? Zufall. Ich sah ein weißes Staubkörnchen in meinem Glas. Ja, und es roch auch so bitter. Ach, diese kollektive Autosuggestion. Wenn ich das morgen in meiner Zeitung berichte, ist es der Ruin aller Kneipen von Finistère. Sie trinken immer Pernod? Ja, immer vor dem Essen. Emma bringt ihn uns meist von selbst. Sie kennt unsere kleinen Gewohnheiten. Nach dem Abend ist ein Calvados. Emma, geben Sie mir mal die Calvados-Flasche, ja? Nein, nicht die, die dickbauchige. Da. Sehen Sie? Da auch. So weiße Körnchen, winzige. Verflucht. Ich hoffe, wir hätten alle drei. Vier. Um Himmels Willen! Ein dreckiger Köter, verdammter! Es ist doch ein Scherz, nicht wahr? Niemand hat davon getrunken. Was haben Sie gefunden? Strychnin, ja. Man muss es vor kaum einer halben Stunde in die Flasche geschüttet haben. Was soll das heißen? Was geht eigentlich in Konkano vor? Ich habe das Recht zu wissen. Letzte Nacht hat man in meinem Haus einen Mann zu ermorden versucht und heute... Verflucht! Herr Kommissar, ich melde mich zur Stelle. Also, die Gendarmerie hat nichts Verdächtiges. Hier in der Gegend gibt's gar keine Strolche. Ist was Neues, Herr Kommissar? Man hat uns eben alle zusammen vergiften wollen. Sonst nichts. Meine Herren, Inspektor Leroy aus Rennes. Verzeihung, Herr Kommissar. Soll ich gleich die Finger abdrücken? Sie sehen, meine Herren, frisch von der Schule. Ja, machen Sie nur, kann nicht schaden. Diese beiden Flaschen, Herr Fräulein? Ja. Finger weg! Ich mach das schon. Aber davon geht die Welt nicht unter. Wo ist mein Hut? Ich bin verheiratet und meine Frau erwartet mich. Warte auf mich, ich gehe auch essen. Bleibst du noch, Michu? Selbstverständlich ist es notwendig, den Inhalt sämtlicher Flaschen zu untersuchen. Herr Kommissar, geben Sie mir bitte die Anweisung, damit ich gedeckt bin. Was meinen Sie dazu? Das ist keine schlechte Idee. Los, Emma, einen Korb und fassen Sie mal mit an. Das sind ja mehr als 60 Flaschen. Was soll denn Herr Lacroix sagen, wenn man alle seine Getränke holt? Was hätte das in einem Geschäft? Kann mehr Geld bekommen, bei mir zu essen. Essen Sie nicht heute Abend, Herr Kommissar? Und Sie, Herr Doktor, gehen Sie nach Hause? Nein, nein, meine Mutter ist in Paris und das Mädchen hat frei. Dann schlafen Sie also hier. Ja, ja. Ich werde hinaufgehen, Herr Kommissar, und die Flaschen nach der Vorschrift verpacken, ja? Mhm. Geben Sie mir eine Flasche Bier, Emma, und ein ordentliches Abendbrot. Ja, Gott sei Dank. Also, ja, gleich selbst, Herr Kommissar, gleich selbst. Die anderen, die kommen ja doch heute nicht wieder. Nein, also so ein Unglück. Der Bürgermeister ist am Telefon, wahrscheinlich hat der Apotheker schon. Er möchte sprechen, Herr Kommissar. Gehen Sie ran, Leroy, erzählen Sie ihm irgendwas. Also, Sie schlafen hier, Herr Doktor. Ja, das kommt manchmal vor. Ich lebe mit meiner Mutter 3 Kilometer von der Stadt entfernt in einer riesigen Villa. Aber meine Mutter ist für ein paar Tage nach Paris gefahren und das Dienstmädchen hat mich im Urlaub gebeten wegen der Hochzeit ihres Bruders in Quimper. Sie entschuldigen, wenn ich gleich hinauf. Meine Leber. Guten Abend. Guten Abend, Herr Doktor. Drei, vier, sieben, hin, eins, im Sinn, 25. Komm mal her, mein Kind. Setz dich. Wie alt bist du? 27 Jahre. Na, setz dich. Was hast du gemacht, bevor du hier Kellnerin wurdest? Ich bin waise. Mein Vater und mein Bruder sind auf See geblieben. Sie fuhren auf dem großen Segelschiff die drei Weisen aus dem Morgenland. Meine Mutter war schon lange vorher gestorben. Zuerst habe ich als Verkäuferin in einem Schreibwarengeschäft an der Place de la Poste gearbeitet. Hast du einen Freund? Es gibt gewiss eine Menge Gäste, die hinter dir her sind. Die vorhin hier waren, sind doch Einheimische, die jeden Abend kommen. Sie haben bestimmt hübsche Mädchen gern. Also, wer von ihnen? Vor allem der Doktor. Mhm. Bist du seine Geliebte? Hört andere. Manchmal, wenn es ihm passt. Er schläft hier und er hat mir gesagt, dass ich ihn auf seinem Zimmer besuchen soll. Gibt er dir was? Ja, aber nicht immer. 2 oder 3 Mal, wenn ich ausgegangen hatte, ließ er mich zu sich kommen. Das letzte Mal vorgestern. Er nutzt es aus, dass seine Mutter verreist ist, aber er hat auch andere Mädchen. Und Herr Le Pommeré? Der ist genauso. Ich war nur ein einziges Mal bei ihm, das ist schon lange her. Da war eine Arbeiterin aus der Sardinenfabrik und das wollte ich nicht. Jede Woche sind andere da. Und Herr Servier? Mit ihm ist es anders, er ist verheiratet. Vielleicht hat er seine Abenteuer in Brest. Hier macht er nur Witze und kneift mich mal in den Po, wenn ich vorbeigehe. Und das geht das ganze Jahr so? Nicht das ganze Jahr. Im Winter, da sind sie allein. Aber im Sommer sind all die Fremden hier. Das Hotel ist voll. Am Abend sind es immer 10 oder 15, die Sekt zusammentrinken oder in den Villen ihre Gelage halten. Man sieht viele schöne Autos und schöne Frauen. Wir haben dann viel Arbeit. Im Sommer serviere ich nicht, da sind ein paar Kellner hier. Ich bin dann unten in der Spülküche. Erlauben Sie? Der Doktor? Ja, im Zimmer genau hier drüber. Erlauben. Es ist alles erledigt, Herr Kommissar. 48 Flaschen sind analysiert und sehr gründlich, ich schwöre es Ihnen. Übrigens keinerlei Spuren von Gift, außer in dem Pernod und in dem Calvados. Mhm. Der Wirt braucht sich seine Flaschen nur zurückzuholen. Sagen Sie ganz unter uns, wie denken Sie darüber? Anarchisten, nicht wahr? Weiß nicht. Ne, so still wie heute Abend war es in dem Aquarium hier noch nie. Guten Abend. Guten Abend. Die finden bei dem Wetter die Einfahrt zum Hafen nicht. Gute Nacht. Hm. Na, Emma, was war los? Mhm. Gute Nacht, arme Kleine. Guten Morgen. Ich bin wohl der Erste, was? Wie spät ist denn? 8 Uhr. Ihr Inspektor ist schon zum Bahnhof gegangen, um sein großes Flaschenpaket aufzugeben. Und der Doktor? Ich habe ihn sein Frühstück auf sein Zimmer gebracht. Er fühlt sich nicht gut. Will nicht ausgehen. Was wünschen Sie zum Frühstück? Schwarzen Kaffee. Sag mal, Emma. Unter uns. Solltest du mir nicht sagen, was du weißt? Sei lieber still, du wirst ja doch lügen. Du bist ein armes, kleines Mädel und ich möchte dir nicht gern irgendwelche Schwierigkeiten machen. Komm, sieh mich mal an. Was ist mit den beiden Flaschen? Hm? Komm, sag's mir. Ich schwöre Ihnen. Deine Schwüre interessieren mich nicht. Ich war's nicht. Das weiß ich sowieso, dass du es nicht warst, verdammt nochmal. Aber wer war's? Der Doktor, heute Nacht? Nein, es war nicht so, wie Sie glauben. Er hat mich dasselbe gefragt wie Sie. Er hat mir gedroht. Er wollte, dass ich ihm sage, wer die Flasche angefasst hat. Er hätte mich beinahe geschlagen, aber ich weiß nicht. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Na los, bring mir meinen Kaffee. Morgen. Sie sehen nicht aus, als wären Sie besonders gut aufgelegt. Ich bin krank. Diese Aufregung, aber ich musste damit rechnen, schlägt bei mir sofort auf die Leber. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Wollen Sie nicht nach Haus gehen? Es ist ja niemand dort. Ich bin hier besser versorgt. Haben Sie meine Freunde noch nicht gesehen? Xavier, Le Pommeret? Ich finde es ja merkwürdig, dass Sie noch nicht gekommen sind, um Neues zu erfahren. Schlafen wahrscheinlich noch. Ich habe auch diesen hässlichen gelben Hund heute noch nicht gesehen. Emma, hast du den Hund gesehen? Nein? Na, Leroy, vielleicht haben Sie den Hund auf der Straße getroffen. Was Neues? Also, ich habe die Flaschen ins Laboratorium geschickt und da bin ich auf der Gendarmerie und auf dem Bürgermeisteramt gewesen. Aha. Sprachen Sie von dem Hund? Ja. Ein Bauer will ihn heute Morgen im Garten von Herrn Michoud gesehen haben. In meinem Garten? Was macht er in meinem Garten? Also, so viel man mir erzählt hat, schlief er auf der Türschwelle der Villa. Sie wohnte auf dem weißen Sand. Und als der Bauer auf ihn zuging, da hat er so geknurrt, dass der Mann es vorzog, sich zu verdrücken. Sagen Sie, Doktor, wie wär's, wenn wir zusammen zu Ihnen gingen? In diesem Regen, in meinem Zustand, na, das würde bedeuten, dass ich mich mindestens 8 Tage ins Bett legen müsste. Was geht mich dieser streunende Köter an? Mein Hut, ja? Bildzeug müsste man haben. Na, wohin gehen Sie? Frische Luft schnappen. Kommen Sie mit, Leroy? Selbstverständlich, Herr Kommissar. Ziemlich mühsam, was? Bei dem Wetter und in dem nassen Sand. Ich bin klatschnass. Diese verdammten Regenmäntel. Ja. Innen nasser als außen. Atmungsaktiv. Wenn Sie die Spuren und die Zigarettenasche analysiert hätten, die hinter der Tür des leeren Hauses zu finden waren. Sie müssen doch von dem Mörder sein. Täter, was halten Sie von Emma? Ich glaube, hier rechts, Herr Kommissar, geht's zur Villa des Bürgermeisters. Schon beinahe ein Schloss. Meiner Meinung nach ist es gerade in einer Gegend wie dieser hier, wo jeder jeden kennt. Es ist äußerst schwierig, sich eine solche Menge Strychnin zu verschaffen. Danach habe ich Sie nicht gefragt. Würden Sie zum Beispiel gern Ihr Liebhaber sein? Ich meine Emmas. Herr Kommissar, hier fangen die Grundstücke an, die der Doktor verkauft. Sehen Sie? Die 3 Villen sind fast fertig. Und das da drüben soll wahrscheinlich ein Hotel werden. Kommen Sie, das hier muss Michus Haus sein. Sie haben keinen Haussuchungsbefehl. Glauben Sie nicht, dass... Sehen Sie mal hier im Sand. Die Spuren von dem Hund. Und die Fußspuren da. Donnerwetter, die sind ja enorm. Das müssen ja Stiefelgröße 46 sein. Haben Sie einen Revolver bei sich? Jawohl, Herr Kommissar. Warten Sie vor der Tür, bis ich rufe. Ja. Leroy! Leroy, kommen Sie mal hierher! Kommen Sie mal rein! Hier in die Küche! Kommen Sie her, sehen Sie sich das an! Donnerwetter! Das sieht ja säuerlich aus! Hier hat jemand direkt aus den Büchsen gefressen! Und aus 12 gleichzeitig! Heringe in Weißwein? Weiße Bohnen mit Schweinespeich? Steinpilze? Aprikosen? Und den Sekt über den Tisch gegossen! Glauben Sie, Leroy, dass es der Doktor war, der hier gefressen hat wie ein Ferkel? Seine Mutter bestimmt auch nicht. Ich hoffe es jedenfalls. Nicht einmal das Dienstmädchen. Und so viel. Sie lieben doch Abdrücke so sehr. Überall hier sind Schmutzkrusten von den Stiefeln Größe 46 und die Spuren des Hundes. Nehmen Sie alles auf, was Sie hier vorfinden. Diese Arbeit ist sicher nicht umsonst. Bis gleich, ich gehe in den Admirat zurück. Brester Tageblatt! Brester Tageblatt! In Concano herrscht die Angst! Unser Mitarbeiter Jean-Xavier verschwunden. Jeden Tag ein neues Drama. Hast du schon viel davon verkauft? 10-mal mehr als an anderen Tagen. Wir laufen vom Bahnhof an zu dritt. Gib mal her. Ja. Brester Tageblatt. Neue sensationelle Tatsachen über Concano. Ja, was sagen Sie, Kommissar? Xavier ist verschwunden. Seit gestern Abend. Seine Frau ist halb verrückt. Sie werden gerade am Telefon verlangt, Herr Kommissar. Ja, gleich. Ja? Kommissar Maigret? Ja, hier spricht der Bürgermeister. Hallo, Herr Kommissar. Haben Sie diesen idiotischen Artikel angeregt? Und ich selbst bin nicht über alles unterrichtet. Ich verlange, dass ich als Bürgermeister als Erster informiert werde, was in der Stadt geschieht. Was ist das für eine Geschichte mit Servier? Blutspuren in seinem Auto. Ach, haben Sie noch nicht einmal gelesen? Und mit diesem Mann mit den großen Füßen? In der letzten halben Stunde habe ich mehr als 20 Telefonanrufe bekommen. Irgendwelche Narren wollten wissen, ob diese Nachrichten stimmen. Ich wiederhole, dass ich von jetzt an wissen will, was... Jawohl. Wo ist die Zeitung? Die Herren lesen gerade. In der Nähe des Flüsschens Saint-Jacques aufgefunden. Der Besitzer ist seit Samstagabend nicht mehr gesehen worden. Der Vorsitz ist mit Blut befüllt. Eine Fensterscheibe ist zerbrochen. Das alles, dass ein Kampf stattgefunden hat. Drei Tage, drei Verbrechen. Man begreift, dass Furcht und Schrecken Concarneau erfasst haben. Die Bewohner fragen sich mit Angst, wer das nächste Opfer sein wird. Die Verwirrung der Bevölkerung ist durch das geheimnisvolle Auftauchen eines gelben Hundes, den niemand kennt, besonders groß. Er scheint keinen Herrn zu haben und erscheint jedes Mal vor einem neuen Unglück. Emma! Emma! Da ist das Vieh wieder. Ich werde wahnsinnig. Ruhig! Emma! Emma! Woher kennst du den Hund? Ich kenne ihn nicht, Herr Kommissar, aber er kommt immer zu mir. Ich halte das nicht. Ich halte das nicht. Schlag ihn doch tot, diesen elenden Töter, diesen Verführer. Schlag ihn doch tot. Ruhig, Doktor, ruhig. Emma, bring mir einen Cognac. Hier lesen Sie noch den Schluss des Artikels. Stimmt. In Erwartung dieses Sonntags ist die Stadt wie ausgestorben. Die Atmosphäre erinnert an die Städte im Norden Frankreichs während des Krieges, wenn Fliegeralarm gegeben wurde. Stimmt. Hotel Admiral, ich weiß nicht, mein Herr. Ich bin nicht auf dem Laufenden. Wollen Sie, dass ich den Herrn Kommissar rufe? Hallo? Hallo? Oh, da ist unterbrochen. Wer war's? Pariser Zeitung, glaube ich. Der Mann hat gefragt, ob es schon neue Opfer gibt. Und ein Zimmer bestellt. Rufen Sie mal für mich das Brester Tageblatt. Ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus. Herr Kommissar, Sie haben noch nicht alles gelesen. Hallo? Sucht man nicht auch nach einem Individuum, das an verschiedenen Stellen merkwürdige Spuren hinterlassen hat? Ja, Spuren von Füßen, deren Schuhnummer größer zu sein scheint als die eines Durchschnittsmenschen. Ich halte es nicht aus. Ich bin krank, ich kann nicht. Herr Kommissar Brest. Ja. Hallo, Brester Tageblatt. Hier Kommissar Maigret. Verbinden Sie mich bitte mit dem Chefredakteur. Ah, Sie sind es selbst. Gut. Können Sie mir sagen, wann Ihre Zeitung heute früh fertig gedruckt war? Wie? Um 9:30. Und wer hat den Artikel über das Drama von Concarneau verfasst? Ah, nein. Sie haben diesen Artikel in einem Umschlag erhalten, ohne Unterschrift. So. Und Sie veröffentlichen so ohne weiteres irgendeine anonyme Information, die zu Ihnen gelangt? Auf Wiederhören. Das Haus von Servière auf der anderen Hafenseite, über den Schiffswerften. Sie gehen hier über den Quai und dort drüben, sehen Sie, über die Steinbrücke, die führt über den Saint-Jacques. Dann fragen Sie am besten nochmal. Frau Servière? Ja, das bin ich. Herr Kommissar, ach, sagen Sie, glauben Sie, dass man ihn ermordet hat? Ich werde irrsinnig bei dem Gedanken. Sie haben Ihren Mann nicht wiedergesehen. Seit wann? Er ist gestern Abend zum Essen gekommen. Ich merkte, dass er sehr in Gedanken war, aber er wollte mir nichts sagen. Seinen Wagen hat er vor der Tür gelassen und ich wusste, dass er noch einmal fortfahren würde, um im Hotel Admiral Karten zu spielen. Sie waren doch auch dort. Ja. Ich habe ihn gefragt, ob er spät zurückkommen würde. Um 10 Uhr bin ich ins Bett gegangen und konnte lange nicht einschlafen. Ich habe es 11 und 11:30 schlagen hören. Aber es kam öfters vor, dass er spät nach Hause kam. Ich muss eingeschlafen sein. Um Mitternacht wachte ich auf, er war nicht da. Dann dachte ich, dass ihn jemand nach Brest mitgeschleppt hat. Hier ist ja nichts los. Ich konnte nicht wieder einschlafen. Um 5 Uhr morgens bin ich aufgestanden und habe mich in das Fenster gestellt. Mag es ja nicht, wenn es so aussieht, als ob ich auf ihn aufpasse. Und um 9 bin ich dann zu Herrn Le Pommeret gelaufen und da habe ich das Auto stehen sehen und eine Menge Leute drumherum. Können Sie sich vorstellen, warum man ihn ermordet hat? Er ist der beste Mensch der Welt. Ich bin sicher, dass er keine Feinde hat. Hatte Ihr Mann viel Geld bei sich? Ich glaube nicht. 300 oder 400 Francs wie immer. Haben Sie den Wagen angesehen? Ja. Sind wirklich Blutflecken auf dem Sitz und eine Scheibe zerbrochen? Bleiben Sie ganz ruhig zu Hause, Frau Servier. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Ach, Herr Kommissar, ich muss Sie sprechen. Herr Kommissar, der Zustand wird unhaltbar. Bringen Sie mir vor allem mein Mittagessen. Ja, Hammelkeule, wenn Sie haben, und ein Bier. Haben Sie nicht meinen Inspektor gesehen? Er war kurz da, dann wurde er, glaube ich, zum Bürgermeisteramt gerufen. Von Paris ist nochmals telefoniert worden. Eine Zeitung hat 2 Zimmer für einen Reporter und einen Fotografen bestellt. Na also, gut für Sie. Was macht der Doktor? Auf sein Zimmer oben, will niemand sehen. Und Le Pommeret? Er ist gerade gegangen. Und der Hund? Nicht mehr da. Nein, der war plötzlich weg. Sehen Sie bloß keine Gäste. Nur die jungen Burschen da drüben trinken nicht mal die Limonade, die Sie bestellt haben. Warten wir, dass was passiert. Was soll bloß aus meinem Geschäft? Denken Sie an meine Hammelkeule. Und grüne Bohnen dazu. Ja, selbstverständlich, Herr Kommissar. Ich werde gleich selbst Hammelkeulen. Emma! Komm mal zu mir, Emma. Weißt du ganz bestimmt, dass der Doktor heute Nacht nicht hinausgegangen ist? Ich schwöre Ihnen, dass ich nicht in seinem Zimmer geschlafen habe. Er konnte also fortgehen? Ich glaub's nicht. Er hat Angst. Woher kennt dich der gelbe Hund? Ich weiß nicht. Ich habe ihn niemals gesehen. Er kommt und geht. Ich frage mich selber, wer ihm zu fressen gibt. Ist er jetzt schon länger weg? Ich habe nicht aufgepasst. Wissen Sie, Herr Kommissar, dass der Bürgermeister wütend ist? Er hat mir erzählt, dass er der Vetter des Justizministers ist. Und er behauptet, wir machten zu viel Wind und taugten nur dazu, Panik in der Stadt zu machen. Er will, dass man irgendjemand festnimmt. Ganz egal wen. Nur um die Bevölkerung zu beruhigen. Ich habe versprochen, mit ihm darüber zu reden. Er hat mir wiederholt gesagt, dass die Karriere von uns beiden nie so gefährdet war. Was werden Sie tun? Nichts. Obwohl Sie... Sie sind noch jung, Leroy. Haben Sie interessante Abdrücke in der Villa des Doktors entdeckt? Ich habe alles ins Laboratorium geschickt, die Gläser und die Konservendosen. Ich habe sogar die Gipsabdrücke von den Spuren des Hundes und denen des Mannes gemacht. Es war ziemlich schwierig, denn der Gips hier ist schlecht. Ausgezeichnet, mein Lieber. Dann wollen wir mal jetzt was essen. Emma, die Hammelkeule. Ja. Wo ist der Doktor? Es geht ihm schlecht. Ich soll ihm nur eine leichte Mahlzeit aufs Zimmer bringen. Er will oben bleiben. Er hat Angst. Nur Angst. Es ist jetzt 4 Uhr. Ich rufe schon zum 3. Mal bei Ihnen an. Warum höre ich denn nichts? Die Stadt ist ja in einer fürchterlichen Aufregung. Und ich als Ihr Oberhaupt, haben Sie schon jemanden verhaften lassen? Ich verstehe überhaupt nicht. Ich komme heute Abend noch in den Admiral. So geht es ja nicht. Jawohl. Nervöser Herr. Ach, Herr Doktor. Sie sind noch da, Herr Kommissar. Und Ihr Inspektor? Ich habe ihn in die Stadt geschickt. Was ist mit dem Hund? Er ist halt heute Morgen nicht mehr gesehen worden. Wo ist Herr Le Pommeret? Gerade gegangen. Zum Essen nach Hause. Er kommt nachher wieder. Herr Kommissar, der Hund ist... Leroy, was ist denn los? Und wer sind Sie? Kommissar Maigret, Vasco vom Petit Parisien, mein Kollege Grosselin, Fotograf. Wir kamen gerade dazu... Der Hund ist in der Altstadt angeschossen worden. Irgendein wild gewordener Schuster, der zurück hat, ist zerschmettert. Ich habe ihn hierher gebracht. Einen Augenblick, nicht bewegen. Drehen Sie den Kopf des Hundes hierhin. Danke. Wo kann man ihn hinlegen? Dieser verfluchte Költer. Auf dem Hof ist ein Abstellraum, wo wir die leeren Flaschen stapeln. Also los, legt ihn dorthin. Ruhig, ruhig, mein Alterchen. Ach, ruhig, wir tun dir ja nichts. Rufen Sie einen Tierarzt, Leroy. Ich bin schon mitgekommen. Ihr Inspektor hat mich unterwegs. Ich will versuchen, die Kugel zu entfernen. Danke Ihnen, Herr Doktor. Wo ist der Raum? Ich gehe voraus. Und heißes Wasser, bitte. Hallo? Ja, ich gebe Ihnen die Schlagzeilen. Maigret. Ja, M wie Moritz, A wie Arthur, I wie Isidor. Schnell, schnell, ehe die Kollegen von den anderen Zeitungen kommen. Schnell. Die Leute haben alle Angst. Das ist die Panik. Was Sie nicht sagen. Ach, da sind Sie ja. Dann wird dieser Herr... Der Presseausweis ist ein Moment, bitte. Ach. Danke. Wer sind Sie überhaupt? Das ist ja großartig. Auf diese Weise wird morgen in ganz Frankreich von dieser dummen Geschichte sprechen. Na, Sie haben wohl immer noch nichts gefunden. Die Untersuchung läuft. Na, das will ich hoffen. Ja, und Sie... Michu, gehen Sie nicht nach Hause? Nein, nein, was soll ich? Morgen, wenn meine Mutter wiederkommt. Ach, in 24 Stunden wird die Panik vollkommen sein. Ich habe doch gesagt, was getan werden muss. Man soll jemanden verhaften, ganz egal wen. Ja, ich weiß, Herr Maigret, dass ich Ihnen keine Befehle erteilen kann. Ich sage Ihnen aber das eine, noch ein Mord und es wird eine Katastrophe geben. Die Leute erwarten, dass etwas getan wird. Kneipen, die an anderen Sonntagen bis 9 Uhr offen haben, sind schon zu. Dieser dumme Artikel im Brester Tageblatt hat die Leute alarmiert. Wäre Ihnen sehr verwunden, Herr Kommissar, wenn Sie mich, wie ich es wünschte, auf dem Laufenden halten würden. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie für alles, was hier zurzeit geschieht, verantwortlich sind. Guten Abend! Ein Bier, Emma. Es ist entsetzlich. Entsetzlich um meinen Zustand. Also die Kugel hätten wir. Ich habe das ganze Hinterteil fest bandagiert. Man soll ihn ruhig liegen lassen. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Tiere wie der haben meist ein zähes Leben. Allerdings, das Rückgrat ist gestreift. Na, ich werde morgen sehen. Sagten Sie nicht, dass Le Pommeret noch mal kommt, Doktor? Ich weiß nicht. Ah ja, er ist nur nach Hause zum Essen gegangen. Monsieur Le Pommeret, wo wohnt er? Vielleicht könnte ich ihn noch rasch interviewen. Haus der Toten. Merci. Wie bitte? Quai de Brest 12. Danke sehr. Au revoir. Doktor, kommen Sie mit mir? Ja, ja, kommen Sie. Ach, immer noch dieses Hundewetter. Ja, Leroy, kommen Sie mal hier in die Ecke, ja? Haben Sie das Manuskript des Artikels aus dem Brester Tagblatt? Ich habe es gerade erhalten, liegt auf meinem Zimmer. Der Text ist mit der linken Hand geschrieben, kein Poststempel. Der Brief ist direkt in den Kasten der Zeitung geworfen worden. Auf dem Umschlag steht nur, sehr wichtig. Dadurch wussten sie auf der Redaktion spätestens um 8 Uhr morgens, dass Jean Servière verschwunden ist, dass sein Auto verlassen beim Flüsschen Saint-Jacques steht und auf seinem Sitz Blutspuren sind. Außerdem wussten sie auch über die Abdrücke von den großen Füßen Bescheid. Es ist unglaublich. Die Abdrücke habe ich durch Funkbild zum Quai des Orfèvres übermitteln lassen. Mhm. Sie haben schon den Abdruckkartei nachgesehen. Es ist nicht zu finden, was passen könnte. Mhm. Na, gehen Sie nicht schlafen, Doktor? Noch nicht. Ich schlafe niemals vor 1 Uhr morgens ein. Mhm. In Ihrem Zustand. Wollen wir nach dem Hund sehen, Leroy, ja? Wir haben ihm ein Stück Fleisch hingelegt. Aber bisher hat er es nicht angerührt. Oh, ruhig, ruhig, mein Alterchen. Ich bin's bloß. Ein bisschen mehr Stroh könntet ihr ihm unterlegen. Ja, ja, armes Mist. Hier sind Sie, Herr Kommissar. Es ist ein Elend. Glauben Sie, dass die Herren von der Presse länger bleiben? Es haben sich auch noch 2 neue angesagt. Ich muss dann mehr einkaufen. Morgen früh um 6 ist Markt. Was weiß ich. Es ist ein Elend. Nun habe ich auch noch ein Tierasyl. Noch mal ein... Oh. Na, was? Kommt schon zurück? Es regnet immer noch, was? Was Neues? Passen Sie gut auf, Herr Kommissar. Die Barisier-Fräulein, Pressegespräch, Vorrang. Ah, Sie sind in Paris verbunden, sehr gut. Dann geben Sie mir schnell die Zeitung. Hallo? Hallo, Petit Parisien? Fräulein Germaine, schnell an den Pressestenografen. Hier ist Vasco. Hallo, Fräulein Jeanne, fix, fix, es ist noch Zeit für einige Provinzausgaben. Die anderen werden es nur in der Pariser Ausgabe haben. Die Affäre in Concarneau. Unsere Voraussagen waren richtig. Ein neues Verbrechen. Nach Herrn Mostaguin und nach Herrn Sevier ist nun die Reihe an Herrn Le Pommeret. Offensichtlich vergiftet. Tot in seiner Wohnung aufgefunden. Warten Sie. Enden Sie mit dick gedruckt. Der Schrecken herrscht in Concarneau. Hier, Herr Maigret, in seinem Zimmer. Der Doktor ist gerade. Ah, guten Abend, Herr Doktor. Strychnin, sehen Sie sich die Augen an. Und beachten Sie vor allem die Steifheit des ganzen Körpers. Der Todeskampf hat ungefähr fast eine halbe Stunde gedauert. Vielleicht länger. Wo waren Sie? Unten. Ich habe die ganze erste Etage an Herrn Le Pommeret vermietet und er nahm auch seine Mahlzeiten bei mir ein. Gegen 8 ist er zum Abendessen gekommen. Ich erinnere mich, dass er behauptete, das Licht brenne so schwach, obwohl es ganz normal hell war. Er sagte mir, dass er wieder fortgehen würde, aber dass er erst noch ein Aspirin nehmen müsse, weil er einen schweren Kopf habe. Stimmt, genau. Das sind die ersten Symptome. Wie lange dauert es, bis das Gift zu wirken beginnt? Tja, das hängt von der Dosis und der Konstitution des Menschen ab. Eine halbe bis 2 Stunden. Und der Tod? Tritt als Folge einer allgemeinen Lähmungserscheinung ein. Aber vorher treten schon örtliche Lähmungserscheinungen auf. Es ist durchaus möglich, dass er versucht hat, nach jemandem zu rufen. Er lag hier auf dem Divan. Aber hat sich bewegt, als wäre er im Delirium Tremens. Dann ist er tot eingetreten. Le Pommeret hat das Hotel Admiral kurz vor 7 verlassen. Er hatte einen Cognac-Soda getrunken. Eine Viertelstunde später hat er hier gegessen. Und ein Glas Wein getrunken. Nach dem, was Sie mir über die Wirkung des Strychnin sagen, kann er das Gift ebenso hier wie dort geschluckt haben. Bitte die Teller und die Gläser vom Abendessen. Ich habe schon alles gespült. Ach, verdammt. Lassen Sie niemand hier herein. Keinen Journalisten mehr und keinen Fotografen. Dass hier weder ein Glas noch eine Tischplatte angefasst wird. Emma! Herr Kommissar, ich habe nichts angerührt. Wo ist Herrn Le Pommeret's Glas? Vielleicht dies hier, vielleicht auch das. Ein Herr von der Presse hat einen Whisky. Vielleicht ist das Glas auch schon gespült worden. Ich weiß es nicht mehr. Es war ein zu großes Durcheinander. Ja? Jawohl, Herr Bürgermeister. Er ist hier, Herr Kommissar. Kommissar Maigret, ich weiß. Herr Kommissar, ich habe Sie nun weiß Gott genug gewarnt. Nun ist Pommeret tot. Soll das nur endlos so weitergehen? Ich mache Sie für alles verantwortlich, Herr Kommissar. Herr Kommissar, was ist mit dem Hund geschehen? Wieso? Was soll mit ihm geschehen? Der Schuppen ist leer, der Hund ist weg, er konnte doch gar nicht laufen. Man muss ihn... Ist das Ende! Man ist über den Hof gekommen, um ihn zu holen. Aus der Sackgasse zwischen dem Hotel und dem leeren Haus, Herr Kommissar. Herr Kommissar, man muss die Gasse überwachen. Bedenken Sie doch, jemand hat hier eindringen können, ohne dass ein Mensch etwas davon merkte. Und ist dann mit dem Hund auf dem Arm wieder fortgegangen, das ist doch entsetzlich. Ich glaube, für Sie ist es besser, wenn Sie endlich schlafen gehen, oben in Ihrem Zimmer. Und schließen Sie die Tür fest zu, damit niemand herein kann zu Ihnen. Gute Nacht, Emma. Kommt man denn gar nicht mehr zur Ruhe? Stehen bleiben oder ich schieße! Herr Kommissar! Herr Kommissar! Ja, kommen Sie rein, ich bin gerade beim Rasieren. Herr Kommissar, der Kerl mit den großen Füßen... ist ausgerissen. Ich habe es gerade am Fenster gesehen. Schicken Sie mir mal den jüngeren Polizisten rauf, der nach Ihnen geschossen hat. Ich habe ihn gleich... Melde mich zur Stelle, Herr Kommissar. Wie geht's Ihnen am Handgelenk? Muss ja sehr wehgetan haben, als der Riese sich losriss. Ja? Na, erzählen Sie mal. Der Bürgermeister hatte uns befohlen, mir und meinem Kollegen nach einem Landstreicher zu suchen, der vielleicht der Besitzer des gelben Hundes sein könnte. Da haben wir zuerst die alten Schiffe im hinteren Hafen durchstöbert. Aber da war nichts und... dann haben wir die ehemalige Küstenwache von Kabelu durchforscht. Sie stammt noch aus der Zeit der alten Befestigung und steht seit mehr als 30 Jahren leer. Und da schlief der Kerl in einem der Kellerlöcher. Mhm. Ein Riese. Wir hörten ihn schon von Weitem schnarchen und bevor er aufgewacht war, hatten wir ihm schon die Handschellen angelegt. Hat er sich gewehrt? Nein, keine Spur. Mein Kollege hat ihn nach seinen Papieren gefragt, aber er hat überhaupt nicht geantwortet. Der Kerl hatte Hände, ihre sind schon ziemlich groß, Herr Kommissar, nicht wahr? Pardon, Herr Kommissar, aber... Seine waren zweimal so groß. War der Hund auch dort? Wir haben seine Spuren gesehen, aber er war nicht da. Was hatte der Riese an? Das kann ich Ihnen so schwer sagen. Ein alter Anzug und darunter ein Hemd oder ein Trikot. Ich weiß es nicht. Er ist ohne weiteres mit uns gegangen und wir waren auf unseren Fang sehr stolz. Er hätte auf dem Weg zur Stadt 10-mal flüchten können. Aber weil er es nicht tat und ganz ruhig war, waren wir ohne Misstrauen. Und plötzlich... hier auf dem Markt, als sich die Leute um uns drängten, hat er mit einem Ruck die Ketten der Handschellen zerrissen. Ich glaubte, mein Handgelenk sei mit weg gewesen. Mhm. Und dann ist er in die Sackgasse zwischen dem Hotel und dem leeren Haus gelaufen und Sie hinterher. Das war sehr mutig. Haben Sie ihn getroffen, als Sie schossen? Ich glaube nicht. Die Sackgasse hat ja 2 Krümmungen und ungefähr 20 Häuser am Ausgang in die Gasse. Mhm. Es ist sehr unübersichtlich dort. Schuppen und Lager und Abstellplätze. Ja, ich weiß. Er muss sich also gut auskennen dort. Haben ihn die Leute auf dem Markt erkannt? Nein. Nein, wenn er von hier ist, muss er lange weg gewesen sein. Kennen Sie sich in Tätowierungen aus? Wieso, hatte er welche? Ja, ich habe sie nicht deutlich gesehen, aber auf dem linken Unterarm waren 2 S tätowiert. S, S. Herr Kommissar, der Herr Bürgermeister ist unten, der will Sie sprechen. Rasur ist beendet, ich komme. Ich habe Sie oft genug gewarnt, Herr Kommissar. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Dass ich Sie für alles verantwortlich machen werde, was sieht nicht so aus, als hätten Sie es sich besonders zu Herzen genommen. Ich werde sofort ein Telegramm an den Innenminister schicken, um ihn zu unterrichten, und um ihn zu fragen. Haben Sie überhaupt gesehen, was draußen geschehen ist? Der ganze Markt fliegt auf. Die Leute flüchten in ihre Häuser. Überall glaubt man, den Schupf zu sehen. Ich rühre mich nicht mehr von der Stelle. Sie werden festgestellt haben, Herr Kommissar, dass es meine Ortspolizei war, die den Landstreicher festgenommen hat. Das heißt also einfache Polizisten, während Sie... Halten Sie denn immer noch daran fest, dass sich irgendjemand verhaften soll? Hier ist ein Blankohaftbefehl. Sagen Sie ein Wort, Herr Bürgermeister, und ich schreibe. Ich bin nur gespannt, wen Sie festzunehmen gedenken. Emma, ein Federhalter und Tinte bitte. Alles nur Bluff. Hier bitte, Herr McRae. Haftbefehl... gegen Dr. Ernest Michou, Leiter der Grundstücksverkaufsgesellschaft Weißer Sand. Sie sind sich wohl über den Ernst der Situation im Klaren, Herr Kommissar. Schon von Berufswegen, Herr Bürgermeister. Und alles, was Sie nach dem Geschehen für notwendig finden, ist, einen meiner Freunde zu verhaften? Einen der Honoration von Concarneau? Einen Mann, der... Haben Sie ein einigermaßen bequemes Gefängnis? Nur die Gendarmerie in der Altstadt. Leroy? Herr Kommissar? Hören Sie, mein Lieber, Sie werden so nett sein und den Doktor zur Gendarmerie begleiten. Möglichst unauffällig, ohne Handschellen. Sie werden ihn einsperren und dafür sorgen, dass es ihm an nichts fehlt. Ich verstehe überhaupt nicht. Das ist unerhört. Das ist niederträchtig, der reine Irrsinn. Verflucht! Ich habe nichts dagegen, dass man die Suche nach dem Landstreicher fortsetzt. Das lenkt die Bevölkerung ab. Vielleicht kommt gleichzeitig etwas dabei heraus. Bis nachher, Herr Bürgermeister. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Noch ein guter Rat. Wo sind die Journalisten? Die helfen meinen Kollegen bei der Suche. Man sollte ihnen nicht zu viel erzählen. Im Grunde hat dies jetzt kaum etwas auf sich. Darum möchte ich auch jetzt erst frühstücken. Emma! Emma, bring mir schwarzen Kaffee. Gerne, Kommissar. Na? Freust du dich? Ach, Herr Kommissar. Na, Herr Doktor, behalten Sie doch Platz. Ich vermute, Herr Kommissar, dass Sie diese Komödie nur gespielt haben, um ein neues Unglück zu verhindern. Sie haben mich in Sicherheit vor diesen diesen mörderischen... Aber setzen Sie sich doch. Bitte wollen Sie veranlassen, dass man mir das Essen aus dem Admiral schickt. Ich darf meiner Leber keine neue Belastung zumuten. Es geht mir elend genug. Sie erlauben wohl, dass ich meine Pfeife weiterhaue, ja? Sind Sie abergläubisch, Herr Kommissar? Ich glaube, dass wir es in gegebenen Momenten alle sind. Oder, wenn Sie das vorziehen, immer dann, wenn es jemand auf uns abgesehen hat. Noch vor 8 Tagen hätte ich geantwortet, dass ich an Prophezeiungen nicht glaube. Und trotzdem, es ist vielleicht 5 Jahre her, wir waren ein paar Freunde, die bei einer Schauspielerin in Paris zu Abend aßen. Beim Café wurden Karten gelegt, nun Sie wissen, wie sowas geht, blonde Dame, eine Reise, Brief von weit her und so weiter. Sie können sich vorstellen, was ich gelacht habe. Aber vorher wurde mir noch gesagt, Sie werden einen unangenehmen Tod haben. Hüten Sie sich vor gelben Hunden. Verstehen Sie? Erzählen Sie mal weiter. Erstaunt Sie das nicht? Jahrelang habe ich nie etwas von einem gelben Hund gehört. Am Freitag begann das Drama. Einer meiner Freunde ist das Opfer. Ebenso gut hätte ich in dem Hauseingang Zuflucht suchen und von der Kugel getroffen werden können. Und dann taucht ein gelber Hund auf. Ein anderer Freund verschwindet unter seltsamsten Umständen und wieder streicht der Hund herum. Gestern war die Reihe an Le Pommeret und der gelbe Hund. Ja, muss mir das nicht zu denken geben? Natürlich, natürlich. Bin mir durchaus im Klaren darüber, dass Sie mich für einen Feigling halten. Ja, ich habe Angst gehabt, seit der gelbe Hund auftauchte. Ich habe es unterlassen, Sie um Ihren Schutz zu bitten. Denn starke Männer verachten Feiglinge und ich gestehe Ihnen, Herr Kommissar, dass ich ein Feigling bin. Seit 4 Tagen habe ich Angst, 4 Tage diese qualvolle Angst. Ich bin ein kranker Mann. Die Verachtung der Starken für die Feiglinge ist zu begreifen. Aber Sie sollten versuchen, die tieferen Gründe Ihrer Feigheit zu erkennen. Ich bin ein kranker Mann. 3 oder 4 Tage in der Woche schleppe ich mich nur vom Bett in einen Sessel. In den 3 Tagen, in denen Sie mich beobachtet haben, wünschte ich mir leidenschaftlich, mit Ihnen offen zu sprechen. Hm. Ja, Sie wissen wahrscheinlich schon, dass ich gar nicht Doktor bin. Ich habe nur ein paar Semester Medizin studiert. Und dann habe ich meiner Mutter im Grundstückshandel geholfen. Sie spielt ja immer noch die große Dame von früher. Mein Vater war Abgeordneter. Und vom Grundstückshandel verstehe ich was. Kein glänzendes Geschäft, aber... Und dann dieses Leben hier. Ja, ich habe gemerkt, dass Sie unserem Freundeskreis im Hotel Admiral keine Sympathie entgegenbringen. Sicherlich alles zweifelhafte Figuren. Emma hat Ihnen gewiss erzählt, dass ich Ihr Liebhaber gewesen bin. Zu dumm, nicht wahr? Dass man manchmal eine Frau braucht. Ja, man erzählt sowas nicht jedem. Ich muss mich setzen, Herr Kommissar. Ja, bitte. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wie konnte man mir vor 5 Jahren von diesem gelben Hund erzählen, der damals bestimmt noch gar nicht geboren war? Ich habe Angst. Ich will nicht sterben. Und mir lauert jemand auf, einer, den ich nicht kenne. Er hat schon Le Pommeret ermordet und ohne Zweifel auch Servière. Er hat auf Mostaghera geschossen. Warum? Können Sie mir sagen, warum? Nur vielleicht ein Verrückter. Ja, man hat ihn noch nicht ergreifen können. Er läuft frei herum. Aber er weiß, dass ich hier bin. Er wird mit seinem scheußlichen Hund kommen, der einen Blick hat wie ein Mensch. Soll ich einen Arzt schicken? Nein, nein, nein, nein, nein. Nein, wenn ich wüsste, dass irgendjemand kommt, dann hätte ich noch mehr Angst. Ich erwarte von jedem, der kommen könnte, dass er es ist. Der Mann mit dem gelben Hund. Der Verrückte, der Mörder. Sie müssen ihn verhaften. Sie müssen ihn niederschlagen wie ein wildes Tier. Denn er ist ein Tier. Man morde doch nicht wie er, ohne Grund. Na. Lassen Sie mich los. Setzen Sie sich hin. Und seien Sie ganz ruhig. Wir sehen uns wieder. Wachtmeister! Verstehen Sie mich genau. Niemand außer Ihnen betritt die Zelle. Sie werden ihm sein Essen bringen und alles, was er verlangt. Aber nehmen Sie ihm alles ab, womit er sich umbringen könnte. Seine Schnürsenkel, seine Hosenträger, seinen Schlips. Und der Hof muss Tag und Nacht bewacht werden. Wachsamkeit, äußerste Wachsamkeit. Ein so angesehener Mann. Glauben Sie, dass er... Dass er das nächste Opfer sein wird? Ja. Sie sind mir für sein Leben verantwortlich. Ich habe Sie schon gesucht, Herr Kommissar. Waren Sie beim Doktor? Ja, was gibt's Neues? Haben Sie meinen großen Bären schon erwischt? Welchen Bären? Den Mann mit den großen Füßen. Nein, der Bürgermeister hat die Fahndung eingestellt, weil sie die Bevölkerung beunruhigt. Ein paar der Gendarmen hat er an wichtigen Punkten auf Posten gelassen. Aber nicht deswegen wollte ich mit Ihnen sprechen. Es handelt sich um den verschwundenen Journalisten. Jean Servier. Ein Handelsvertreter hat eben ausgesagt, dass er ihn gestern in Brest getroffen habe. Aber Servier hat so getan, als ob er ihn nicht sehe und hat den Kopf weggedreht. Mhm. Der Bürgermeister ist davon überzeugt, dass sich der Reisende geirrt hat. Aber ich habe gehört, wie er zu seinem Beigeordneten gesagt hat, sie gehen zum Kommissar und lenken ihn auf diese falsche Spur. Dann wird er nach Brest fahren und wir ziehen dem wirklichen Mörder das Fell über die Ohren. Ich hätte beinahe geantwortet, dass er ein... Das was? Das weiß ich eben nicht. Auch ich habe ja den Eindruck, dass Sie auf die Festnahme des Vagabunden keinen besonderen Wert legen. Wie geht es, Mustaquin? Besser. Er kann sich den Überfall gar nicht erklären. Seiner Frau hat er geschworen, nie mehr einen Tropfen Alkohol zu trinken. Ob das Wetter endlich besser wird, der Wind lässt ja nach. Sagen Sie, mein Lieber, wie ist Ihr Eindruck? Ich weiß nicht. Wenn wir den Riesen erwischen würden, glaube ich... Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass der gelbe Hund noch immer verschwunden ist? Was konnte der Mann in der Villa des Doktors suchen? Er musste dort Gift finden. Ich schließe daraus... Ja, ganz klug überlegt. Nur ziehe ich niemals Schlüsse. Sehen Sie mal, wie hübsch der Hafen jetzt aussieht. So ein bisschen Sonne macht viel aus, nicht? Ja. Ich frage mich, warum der Servier den Überfall auf sich erfunden hat. Sie haben doch das Auto gesehen. Die Blutflecken sind ja tatsächlich da. Wenn es aber wirklich zu einem Kampf gekommen ist... Warum gibt er dann kein Lebenszeichen von sich? Sondern treibt sich irgendwo in Brest herum. Sehr gut. Was Le Pommeret betrifft... Haben Sie da auch was erfahren? Ja. Sein Bruder ist ins Hotel gekommen, um mit Ihnen zu sprechen, aber er hatte keine Zeit zu warten. Er meinte es ganz ernst, als er von seinem Bruder sagte, ein Faulenzer, der nur zwei Leidenschaften hatte, Frauen und die Jagd. Außerdem machte er Schulden und spielte den großen Herrn. Der Bruder, der fast der Reichste hier in Concarneau ist, hat mir noch gesagt, er lasse sich seine Anzüge nur in Brest machen. Aber Le Pommeret nur in Paris und seine Schuhe mussten das Zeichen eines berühmten Schuhmachers tragen. Obwohl er sie selber putzen musste. Zum Todlachen. Warum? Großartig, wenn Ihnen das lieber ist. Ihr Bericht ist wirklich wie ein Kopfsprung in das provinzielle Leben. Man sollte denken, es sei völlig gleichgültig, ob Le Pommeret Konfektions- oder Maßschuhe trug. Und doch, ob Sie mir glauben oder nicht. Das ist der Knoten des Dramas. Kommen Sie, Inspektor. Wir wollen ein Aperitif nehmen. Wie es diese Leute jeden Tag hier tun. Im Hotel hat mir mal. Ah, Kommissar, das ist ja prima. Inzwischen sind meine Kollegen vom Journal gekommen. Roslin, schnell, Foto vom Kommissar, schnell. Moment, Kopf besser nach links. Danke. Kommissar, können wir von der Verhaftung des Doktors berichten? Hat er ein Geständnis abgelegt? Nein. Immer zwei Pernod. Ja, aber wenn Sie Herrn Michoud doch festgenommen haben. Wollen Sie die Wahrheit wissen? Natürlich, bitte. Bitte, Herr Kommissar, wir schreiben gleich mit. Also, es gibt noch keine Wahrheit. Es wird doch behauptet, dass Jean Servier... Das erlebt. Umso besser für ihn. Trotzdem gibt es einen Mann, der sich versteckt und nach dem vergeblich gefahndet wird. Das beweist nur die Unterlegenheit des Jägers dem Wild gegenüber. Emma, du wirst mir etwas zum Essen aufs Zimmer bringen. Wir haben Kalbsbraten mit Spinat heute. Gut, und vorher ein paar Muscheln, ja? Und noch davor eine anständige Hors d'oeuvre-Platte, ja? Ja. Muss vorsorgen, du hast doch heute Abend Ausgang. Ich? Na, schon gut, mein Wieso, Herr Maigret? Loa, mein Guter, essen Sie im Speisesaal, ich muss mich ausruhen. Und meine Herren von der Presse, keine voreiligen Schlüsse, heute Abend wissen wir mehr. Wünschen Sie noch Kaffee, Herr Inspektor? Gern, ja. Dann müssen Sie sofort zu Herrn Maigret kommen. Er hat gesagt, bevor ich Ihnen den Kaffee mache. Bitte. Was ist das? Den Zettel sollte ich Ihnen dazugeben. Es sei ein Morsezeichen. Sie verstünden sie schon. Ach, danke, ja. Bitte. Emma macht jetzt ihren Kaffee. Stehlen Sie Ihr Rechnungsbuch. Bin im Zimmer des Doktors. Maigret. Haben Sie das Buch? Ja, warum? Ich muss Ihre Schrift. Sehen Sie, stimmt. Das hier auf dem Löschblatt stammt von Emma. Ihre Schrift. Haben Sie einen Spiegel? In meinem Zimmer. Na los, schnell. Hier, was soll ich? Geben Sie her. Sehen Sie? Dich sehen. Uhr. Unbewohnt. Unbedingt. Nur zu klopfen. Tür. Vervollständigen Sie es. Wie, vervoll... Ich muss dich sehen. Komm um 11 Uhr in das unbewohnte Haus. Unbedingt. Du brauchst nur zu klopfen. Dann werde ich dir die Tür aufmachen. Das hat Emma geschrieben. Im Zimmer des Doktors? Dann Dann wäre sie... Langsam, langsam, mein Lieber. Bringen Sie das Rechnungsbuch wieder an seinen Platz, trinken Sie einen Kaffee und lassen Sie ab dann Emma nicht mehr aus den Augen. In 2 Stunden ist es dunkel. Stecken Sie Ihren Revolver ein. Aber machen Sie keinen Gebrauch davon, wenn es irgend geht. Emma wird in das unbewohnte Haus gehen und dort meinen Bären treffen, ihren Riesen. Du zeigst dich nur, wenn sie in Gefahr kommt, sonst bleibst du vor der Tür und lässt sie nicht heraus, bis ich komme oder nach dir schicke, klar? Jawohl, Herr Kommissar. Entschuldigen Sie, dass ich Sie geduzt habe. Es war mir so, als wenn ich diesen Auftrag meinem Inspektor Lucas gegeben hätte vom Quai des Orfèvres. Ich freue mich, Chef. Schon gut, mein Junge. Herr Inspektor, Ihr Kaffee? Schnell. Emma, komm doch mal zu mir rauf, ja, sobald du Zeit hast. Ich kann gleich. Na dann komm. Zeig mir dein Zimmer. Herr Kommissar. Los. Hier, bitte. Das ist es. Geh noch voraus. Setz dich. Na, setz dich. Du hast doch Vertrauen zu mir, nicht? Ja. Wann triffst du ihn heute? Wen soll ich, Herr Kommissar? Wann? Um 10. Hast du ihn schon gesehen? Nein, aber er ist da. Da drüben? Ja. Herr Kommissar, ich... Du brauchst keine Angst zu haben, mein Kind. Du musst mir nur versprechen, dass ihr beide heute Nacht dort bleibt. Inspektor Leroy wird auch da sein, aber nur zu deinem Schutz. Ihr rührt euch nicht von der Stelle. Verstehst du? Inzwischen habe ich den Täter. Ja, wie soll ich... Du sollst gar nichts. Nur machen, was ich sage. Grüß ihn von mir. Wie heißt er? Leon. Wie lange hast du nichts von ihm gehört? 5 Jahre. Als er mit seinem Schiff von Brest... Jetzt ist ja alles... Sie kriegen ja doch alles raus. Hier, dieser Brief, das... Das alles, was ich von ihm gehört habe, dann habe ich nichts mehr gehört. Komm, gib ihn mir. Du bekommst ihn morgen wieder. Morgen ist alles in Ordnung. Geh jetzt wieder hinunter und lass dir nichts anmerken. Ich vertraue auf dich. Na, geh. Wir sehen uns noch heute Nacht wieder. Hallo, Paris? Ja, hier Vasco. Ja, unser 18-Uhr-Gespräch. Ja, ich verstehe, ja. Nein, nichts Neues. Die Unruhe der Bevölkerung wächst. Der Landstreicher noch immer verschwunden. Ist gut, ich melde mich um 20 Uhr wieder. Ja? Der Bürgermeister verlangt Kommissar Maigret am Telefon. Ja, gehen Sie nach oben, sagen Sie ihm Bescheid. Was ist los? Er ist nicht mehr da. Ich habe oben nachgeguckt. Hallo? Ja, Herr Bürgermeister? Inspektor Leroy? Ich weiß nicht. Ich bin sehr beunruhigt. Der Kommissar ist nicht mehr hier. Er hat in seinem Zimmer gegessen, schon vor 2 Stunden. Und ich habe nicht gesehen, wie er runtergekommen ist. Sie meinen nach Brest? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich werde Sie nachher wieder anrufen. 20 Uhr, wir haben kein neues Material. Schreiben Sie. Die Angst lähmt Concarneau. Kommissar Maigret verschwunden. Verfolgt er in Brest neue Spuren? Es wird vermutet, dass Jean Servier den Überfall in seinem Wagen fingiert habe. Er soll in Brest gesehen worden sein. Ist Kommissar Maigret in Gefahr? Nein, Herr Vasco. Oh, Kommissar, hallo, hallo. In diesem Hause kann ich nur nicht mehr telefonieren, ohne dass Sie alles hören. Aber jetzt rufe ich meine Frau von hier aus an, damit sie es nicht mit der Angst kriegt, wenn sie ihre Zeitung liest. Wo ist mein Inspektor? Vor 5 Minuten ging er weg. Haben Sie was Neues? Ja, Durst. Wer sind Sie? Das Zimmermädchen. Ich vertrete nur Emma, weil sie Ausgang hat. So, hat sie. Na, dann bringen Sie mir mal ein Bier, ja? Auf mein Zimmer. Ich sehe so gern über die Gasse. Herr Kommissar! Herr Kommissar! Was ist los? Ein neuer Mordüberfall. Vor kaum einer Viertelstunde in der Stadt. Der Zollbeamte, der Mustergang entdeckt hat, ist angeschossen worden. Man bringt ihn gerade hierher. Vorsichtig. Vorsichtig hier hinlegen. Hey, was stehen Sie sich ohne herum? Der Apotheker soll kommen. Wasserstoff, Superoxid. Ja, ist gut. Wohin soll das noch führen, Herr Kommissar? Wann ist das geschehen? Kurz nach 10 offenbar. Der Segelmacher hat mich herausgeklingelt an der Ecke des Quais und der kleinen Straße, die an der Fischhalle vorbeikommt. Aua! Ist der Kommissar hier? Guten Abend, Herr Bürgermeister. Sie werden zugeben müssen, Kommissar. Ist doch unser Landstreicher, der den Schutz abgegeben hat, nicht wahr? Nein. Woher wissen Sie das? Weil mein Inspektor seit 2 Stunden bei ihm ist. Ja, und Sie haben ihn nicht festgenommen? Nein. Vergeben Sie sich denn keine Rechenschaft über die Rückwirkungen, die das auf die Bevölkerung hat? Schließlich ist es doch so, seit Sie hier sind, dass... Verbinden Sie mich mit der Gendarmerie, Fräulein, ja? Ja, danke. Sind Sie selbst Wachtmeister? Hier Kommissar Maigret. Dr. Dr. Michoud ist doch natürlich noch dort. Ja, sehen Sie nach. Ein Mann steht ständig im Hofwache. Sehr gut. Also ich warte. Ja, glauben Sie, dass es der Doktor ist? Ich glaube überhaupt nichts, Herr Bürgermeister. Ich glaube niemals etwas. Hallo, ja? Er hat sich nicht gerührt. Sehr gut, danke. Herr Kommissar, Sie können ihn verhören. Die Kugel hat nur die Wade gestreift. Er hat mehr Angst als Schmerzen. Oh. Der Blutverlust ist allerdings ziemlich stark. Herr Kommissar. Sein ganzer Schrecken kommt daher, dass er glaubt, man werde ihm das Bein abnehmen müssen. In 8 Tagen wird er davon nichts mehr merken. Herr Kommissar! Augenblick bitte. Erzählen Sie mir, wie es geschehen ist. Ja, meine Wache war heute um 10 Uhr beendet. Und weil es so ein schöner Abend war nach den vielen Tagen Sturm und Regen, da bin ich nicht wie sonst nach Hause gegangen, sondern am Kehl entlang. Und plötzlich, als ich gerade um meine Straßenecke kam, da fühlte ich einen Schmerz im Bein, noch ehe ich den Knall hörte. Da bin ich hingefallen. Und als ich mich wieder aufrichten wollte, da rannte jemand weg. Haben Sie die Person nicht gesehen, die geschossen hat? Ja, ich habe nichts gesehen. Als ich mit meiner Hand das Blut fühlte, da muss ich, glaube ich, ohnmächtig geworden sein. Sie haben keine bestimmten Feinde? Kaum. Ich bin erst seit 2 Jahren hier und habe auch noch nie Schmuggler gestellt. Ja, sind Sie sicher, Kommissar, dass Ihr Inspektor bei dem Landstreicher ist und ihn nicht etwa verloren hat? Ein Telegramm aus Paris für Herrn Maigret. Los, gib her. Ach, Herr Bürgermeister, da kann ich Sie gleich auf dem Laufenden halten. Jean Servière, heute 8 Uhr im Hotel Bellevue, Rue Le Pic, Paris, verhaftet worden. Hat gestanden, dass er mit 6 Uhr Zug aus Brest gekommen, beteuert, unschuldig zu sein und will nur in Gegenwart eines Rechtsanwalts verhört werden. Erwarten Ihre Anweisungen. Komm, Junge, nimm die Antwort gleich mit. Ja. An Sûreté Paris, bitte überführt Jean Servière mit frühester Möglichkeit nach Concarneau, Kommissar Maigret. Da hast du, mein Junge. Ab! Danke. Ja, hier ist nichts mehr zu sehen. Sie werden mir vielleicht zustimmen, Herr Kommissar. Es ist an der Zeit, dass wir eine ernste Unterredung miteinander haben. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, Herr Bürgermeister. Ja, wenn Sie bei mir eine Tasse Tee trinken wollen, ich habe meinen Wagen vor der Tür. Eine Zigarre? Danke, wenn Sie erlauben, rauche ich lieber meine Pfeife. Aber bitte setzen Sie sich. Danke. Nehmen Sie einen Whisky. Mhm. Ja, Sie müssen verstehen, Herr Kommissar, dass es unmöglich ist, wenn diese Serie von Verbrechen... Seit 5 Tagen sind Sie nun schon hier und in diesen 5 Tagen... Erlauben Sie mein Notizbuch, ja. Sie sprechen von einer Serie von Verbrechen. Nun, ich möchte zunächst mal feststellen, dass alle Opfer außer einem mit dem Leben davon gekommen sind. Nur einer ist ermordet worden, Herr Le Pommeret. Und was den Zöllner betrifft, müssen Sie zugeben, dass hätte ihm jemand ernstlich nach dem Leben getrachtet, er nicht gerade auf sein Bein gezielt hätte. Sie kennen die Stelle, von der aus geschossen wurde. Der Schütze konnte in Ruhe zielen. Es sei denn, dass er nie vorher einen Revolver in der Hand gehabt hatte. Sie behaupten also... Dass man ihn am Bein verletzen wollte. Wenigstens ist das meine Überzeugung, bis das Gegenteil bewiesen ist. Wollte man Herrn Mustagin auch am Bein treffen? Wenn Sie einverstanden sind, dann gehen wir alle meine Notizen durch. Ja? Bitte. Ich beginne mit Freitag, den 7. November. Ein Schuss wurde durch den Briefkasten eines unbewohnten Hauses auf Herrn Mustagin abgegeben. Niemand, nicht einmal Herr Mustagin selbst, konnte wissen, dass er im gegebenen Augenblick den Einfall haben würde, sich im Schutz des Hauseingangs seine Zigarre anzuzünden. Etwas weniger Wind und das Verbrechen hätte nicht stattgefunden. Trotzdem stand hinter der Tür ein Mann mit einem Revolver. Erinnern Sie sich an die Zeit, 11 Uhr abends. Die ganze Stadt außer der kleinen Gesellschaft im Hotel Admiral schläft. Lassen Sie uns nach dem möglichen Täter suchen. Die Herren Le Pommeret und Jean Servière, auch Emma kommen nicht in Frage, weil sie sich im Restaurant befanden. Bleiben Dr. Michoud, der eine halbe Stunde früher gegangen war, und der Landstreicher mit den riesigen Füßen, außerdem ein Unbekannter, den wir X nennen wollen. Sind wir uns einig? Ja, bitte. Nächster Fall. Am folgenden Tage trinke ich mit den Herren Michoud, Le Pommeret und Jean Servière ein Aperitif, als der Herr Doktor Verdacht schöpft und in der Pernod-Flasche Gift gefunden wird. Die in Frage kommenden Täter sind die Herren Michoud, Le Pommeret, Servière, die Kellnerin Emma, der Landstreicher, der im Laufe des Tages unbemerkt ins Restaurant hätte eindringen können und schließlich unser Unbekannter, den wir X genannt haben. Fahren wir fort. Sonntagvormittag. Jean Servière ist verschwunden. Ein einzig möglicher Schuldier, Servière selbst. Am selben Sonntag nimmt Herr Le Pommeret ein Aperitif mit dem Doktor, geht nach Haus, isst dort und stirbt infolge einer Strychninvergiftung. Mögliche Täter? im Restaurant, falls er dort vergiftet wurde, der Doktor und Emma. Hier müssen nämlich der Vagabund und unser X ausgenommen werden, denn der Raum war nicht einen Augenblick leer. Und es war nicht mehr die Flasche, die Gift enthielt, sondern ein einziges Glas. Wenn das Verbrechen in der Wohnung Le Pommerés begangen wurde, dann kommen als Täter in Frage die Hauswirtin, der Landstreicher und unser Herr X. Bitte werden Sie nicht ungeduldig, wir kommen zum Ende. Heute Abend wurde ein Zollbeamter ins Bein geschossen. Der Doktor hat das Gefängnis nicht verlassen. Le Pommeret ist tot. Xavier ist in Paris in den Händen der Sûreté. Emma und der Landstreicher werden den ganzen Abend von meinem Inspektor überwacht. Es bleibt nur ein Täter übrig. X. Das heißt ein Individuum, dem wir im Verlauf der Ereignisse noch nicht begegnet sind. Ein Individuum, das alle Verbrechen begangen haben kann. Oder nur das letzte. Es gibt nur einen einzigen Hinweis. Er hatte heute Nacht ein Interesse daran, ein Drama zu provozieren. Ein starkes Interesse. Sie werden zugeben müssen, Herr Bürgermeister, dass jeder in der Stadt und vor allem alle, die die in diese Geschichte verwickelten Hauptpersonen kennen, also im Hotel Admiral verkehren, verdächtig sind, dieser X zu sein. Sie selbst auch. Ich hoffe, dass dies nur eine kleine Rache ist. Durchaus nicht. Wollen Sie wissen, warum ich das gesagt habe? Ich wollte Ihnen damit nur zeigen, dass eine Angelegenheit wie diese hier keine simple polizeiliche Operation ist, die man von seinem Sessel aus mit Telefonanrufen lenkt. Ich muss hinzufügen, Herr Bürgermeister, bei aller Achtung, die ich Ihnen schuldig bin, dass ich, wenn ich die Verantwortung für eine Untersuchung übernehme, vor allem Wert darauf lege, dass man mich zum Teufel nochmal in Frieden lässt. Der Whisky ist gut. Hören Sie zu, Herr Kommissar. Es war vielleicht ein Fehler von mir, dass ich mich in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, ungeduldig zeigte. Erst jetzt beginne ich Sie nach Ihrem richtigen Wert zu beurteilen. In wenigen Minuten haben Sie mich durch das einfache Aufzählen der Tatsachen erkennen lassen, wie verwickelt die ganze Angelegenheit ist. Ich habe das nicht vermutet. Ich gebe zu, dass mich Ihr geringes Interesse an dem Landstreicher gegen Sie voreingenommen hat. Ich bitte Sie, mir deswegen nicht zu grollen, denn auch ich trage eine schwere Verantwortung. Was ist das da für ein Licht? Ja, das ist der Leuchtturm. Nein, ich meine das kleine Licht da rechts. Das ist das Haus von Dr. Michou. Ah, das Dienstmädchen ist also zurückgekommen. Nein, Frau Michou, die Mutter des Doktors. Ach, haben Sie sie schon gesehen? Ja, sie wunderte sich, ihren Sohn nicht anzutreffen und kam zu mir, um zu fragen, wo er sei. Ich habe sie von seiner Verhaftung unterrichtet und erklärt, dass es mir eine Schutzmaßnahme für ihn sei. Das ist es doch, nicht wahr? Sie bat mich um die Erlaubnis, ihn im Gefängnis besuchen zu dürfen. Im Hotel wusste niemand, wo sie waren, und ich habe es auf mich genommen, ihr die Erlaubnis zu diesem Besuch zu geben. Aha. Sie ist kurz vor dem Abendessen noch einmal gekommen, um die letzten Neuigkeiten zu erfahren. Meine Frau hat sie empfangen und wir haben zu dritt gegessen. Um wie viel Uhr ist Frau Michou von hier fortgegangen? So 9:30. Meine Frau hat sie im Wagen nach Hause gebracht. Dieses Licht beweist, dass Frau Michou noch nicht schläft. Das entspricht ihrer Gewohnheit. Meiner übrigens auch. Von einem bestimmten Alter an braucht man nicht mehr so viel Schlaf. Ich sitze noch spät in der Nacht hier und lese. Sehen ja, ich habe eine sehr reichhaltige Bibliothek. Die Geschäfte der Familie Michou gehen gut? Noch nicht. Sie müssen darauf warten, Käufer für den Baugrund zu finden. Wem gehörte denn das Gelände früher? Mir. Familienbesitz, wie diese Villa. Ach, sagen Sie, Herr Bürgermeister, kennen Sie ein Segelschiff, das die schöne Emma heißt und so 4 oder 5 Jahre verschollen sein muss? Ich habe da einen Brief von dem Besitzer an die Frau, nach der er sein eben erworbenes Schiff wohl benannt hat. Ja, das ist eine Geschichte, die... Das Schiff gehörte einem gewissen Le Guérec aus Quimper. Léon Le Guérec? Ja, ich glaube, ja, ja. Ein ausgezeichneter Seemann, aber ein Hitzkopf. Wie alle Segelschiffe fuhr die schöne Emma vor allem junges Gemüse und Frühobst nach England. Eines schönen Tages sprach man von einer längeren Fahrt des Schiffes und es kam über 2 Monate keine Nachricht. Schließlich erfuhr man, dass die schöne Emma in Amerika festgehalten worden war. Kokain. Die Mannschaft wurde verhaftet und das Schiff mit der Ladung beschlagnahmt. Hm. Meinen Sie, dass Léon Le Guérec sein eigener Unternehmer war oder dass er im Auftrag fuhr? Ja, bestimmt im Auftrag. Wahrscheinlich wollte er schnell die Bankschulden loswerden, die er bestimmt auch auf seinem Schiff hatte. Und die schöne Emma heiraten. Bitte? Ach, Herr Bürgermeister, wenn Sie doch noch nicht schlafen gehen, würde es Ihnen etwas ausmachen, Frau Michou mit Ihrem Wagen abzuholen und in einer halben Stunde in der Zelle des Doktors zu sein? Ich werde mich mit zwei anderen Leuten ebenfalls dort einfinden. Ja, meinen Sie denn? Ich meine, dass dann heute Nacht noch alles zu Ende ist und die Bevölkerung morgen wieder ihre Ruhe hat. So schnell? Obwohl Sie mir doch eben erst die ganzen Schwierigkeiten... So schnell, also bis gleich, Herr Bürgermeister. Ja, wollen Sie nicht meinen Wagen nehmen? Danke, ich gehe zu Fuß, da kann ich besser nachdenken. Hallo Doktor, Sie kriegen Besuch. Haben Sie schon etwas geschlafen? Ich kann kein Auge schließen. Herr Kommissar, ich kann bald nicht mehr. Die Gendarmen haben mir eben von dem neuen Verbrechen erzählt. Dieses Tier ist immer noch frei und ich sitze hier wehrlos. Sie irren sich. Der Zollbeamte wurde nicht von dem Landstreicher, sondern von jemand ganz anderem angeschossen. Woher wissen Sie das? Weil der Landstreicher den ganzen Abend mit seiner Braut und mit meinem Inspektor verbracht hat. Le Guérec? Sie kennen ihn, nicht wahr? Nein, ich... Beruhigen Sie sich, er wird gleich hier sein. Ich habe meinen Inspektor gebeten, herzukommen und die beiden mitzubringen. Auch Ihr Freund, der Bürgermeister, und Ihre Mutter werden kommen. Das gleicht einer Verschwörung. Ja, man will mich verrückt machen, man will mich in eine Irrenanstalt bringen. Vielleicht meine Mutter, die mich loswerden will, weil ich immer eifersüchtig mein bisschen Erbteil bewache, aber das, ich werde jetzt... Kuckuck! Waren Sie das? Beruhigen Sie sich, Doktor, ich höre die Besucher schon. In wenigen Augenblicken wird der Mörder bestimmt in diesen vier Wänden sein. Guten Abend, Michou. Darf ich Ihnen unseren Kommissar Maigret vorstellen, Madame? Höchst ungewöhnlich, muss ich schon sagen. Ungebührlich, wenn nicht mein guter Freund, der Herr Bürgermeister selbst. Ich finde, Ihr Benehmen höchst ungebührlich, Herr Kommissar. Bitte setzen Sie sich, gnädige Frau. Und schließlich sollte man meinem armen Jungen seine Nachtruhe wirklich... Wachtmeister, bringen Sie doch bitte noch Stühle, ja? Und vielleicht können Sie uns als Protokollschreiber zur Verfügung stehen. Leroy? Jawohl, Herr Kommissar, ich bin mit den beiden hier. Und dann bringen Sie sie rein. Oh, das ist das! Ich will Schutz! Ich will Schutz! Ruhe, Ruhe, die Herrschaften, Ruhe! Sie kennen sich ja alle. Ja, das ist er. Du Schande! Ach, keine Dummheiten, Leon. Setz dich ruhig hin. Los. Guten Abend, Emma. Es ist so eng hier. Sollten wir nicht... Na, ist es besser hier. Leon, jetzt erzählen Sie uns einmal genau, unter welchen Umständen die Verladung des Kokains vor sich ging, mit dem Sie die schöne Emma verloren haben. Die Bank hatte mir noch Geld geliehen für das Schiff. Ja, ich weiß. Und wie ging's weiter? Schlecht. Der Franc stieg wieder und England kaufte weniger Obst. Ich wusste nicht, wie ich die Raten zahlen. Und weil ich doch Emma heiraten wollte, sobald das Schiff mir gehört. Da suchte mich ein Journalist auf, den ich kannte, weil er oft am Hafen herumstrich. Ach, war es Jean Servière, der Ihnen eine Ladung Kokain angeboten hatte? Nein, er erzählte nur von einem Geschäft. Und bestellte mich in ein Café in Brest, wo dann zwei andere Herren dazu kamen. Dr. Michou und Herr Le Pommeret. So war es. Wer von den dreien hat Ihnen den Handel vorgeschlagen? Keiner von ihnen. Sie sprachen mir nur von einer großen Summe, die ich verdienen könnte. Mit der wäre ich aus dem Schneider gewesen. Ich glaubte, dass es um Alkoholschmuggel ginge. Alle machten das damals, selbst die Offiziere der Postschiffe. Dann kam noch ein Amerikaner dazu, von dem ich nie erfahren habe, wie er hieß. Und der verschaffte mir mit den drei anderen einen Hilfsmotor und eine Seekarte, weil ich ja die Überfahrt über den Atlantik noch nie gemacht hatte. Aus Vorsicht nahm ich nur zwei Männer mit. Und außer mit Emma sprach ich mit niemand über die Sache. Sie stand in der Nacht unserer Abreise auf der Mole, ebenso die drei Männer, die mit ihrem Auto bis dicht an das Schiff gefahren waren und die Scheinwerfer ausgemacht hatten. Es war ein wilder Sturm in der Nacht und ich bekam Lampenfieber. Nicht so sehr wegen der Ladung, sondern eben, weil ich noch nie über den Atlantik und... Aber ich wollte eben Glück haben. Und dann wäre das Schiff bezahlt gewesen und ich hätte die... Emma... Ich stand ganz am Ende der Mole, als wir abfuhren. Zwei Monate waren wir auf hoher See und dann erreichten wir, Gott weiß wie, tatsächlich den kleinen Hafen, wo wir hin sollten. Aber wir hatten die Taue noch nicht ausgeworfen, als schon die Polizeiboote längsseits kamen. Mit Maschinenpistolen sprangen die Polypen an Deck, schrien uns an und stießen uns mit den Kolben, bis wir die Hände hochhielten. Das ging alles blitzschnell und eine Stunde später, da saßen wir jedenfalls alle hinter Gittern in Sing Sing. Ja, da drüben geht ja alles im Handumdrehen. Und kein Mensch sprach Französisch. Am nächsten Tag kamen wir vor eine Art Gericht. Ich verstand kein Wort und hinterher sagte man mir, ich sei zu 2 Jahren Zwangsarbeit und 100.000 $ Geldstrafe verurteilt und mein Schiff mit allem, was drauf war, sei beschlagnahmt. Ich verstand überhaupt nichts. 100.000 Dollar. Ich schwor, dass ich nicht so viel Geld hätte und das bedeutete, dass ich weiß nicht, wie viele Jahre zusätzlich Zuchthaus bekam. Ich blieb in Sing Sing, während meine Matrosen woanders hingekommen sein müssen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Man hat mich kahl geschoren und ich musste Steine klopfen. Nach einem Jahr traf ich den Amerikaner aus Brest. Ich erkannte ihn wieder und rief ihn an. Es dauerte eine Weile, bis er sich an mich erinnerte, aber dann schrie er vor Lachen und hat mir alles erzählt. Er bespitzelte nämlich den Schmuggel im Auftrag der Polizei und zur gleichen Zeit rieb er auf eigene Rechnung Handel. Das war auch bei diesem Kokaingeschäft der Fall. Es musste Millionen einbringen, denn es waren 10 Tonnen an Bord. Die Franzosen, das waren meine 3 Männer, mussten das Schiff und den Zoll liefern und der Gewinn wurde unter allen 4 geteilt. Aber das Schönste kommt noch. Am selben Tag, als man das Schiff belud, erhielt der Amerikaner den Hinweis, dass die Polizei einen neuen Chef gegen den Alkoholschmuggel hatte und die Überwachung verstärkt worden war. Außerdem versprach ein neuer Erlass, allen, die halfen, verbotene Ware zu schnappen, eine Prämie, die ein Drittel des Wertes der beschlagnahmten Kontrabande ausmachte. Das wussten Ihre 3 Männer bei Ihrer Abfahrt. Der Amerikaner hat es mir erzählt. Ich bin fassungslos. Der Doktor war erst dafür, mich gleich zu denunzieren. Dann hätten Sie die Prämie ohne Risiko gehabt. Mit diesen Leuten war ich befreundet. Aber der Amerikaner stimmte ihn um, denn er wusste wohl schon, dass er sich mit seinen Kollegen in Amerika verständigen könnte, um einen Teil des Kokains beiseite zu schaffen. Unglaubliche Machenschaften, ich weiß. Die schöne Emma fuhr in die Sturmnacht. Ich sah ein letztes Mal zu meiner Braut hinüber, überzeugt davon, dass ich sie in ein paar Monaten heiraten würde. Und die 3, die uns ruhig abfahren sahen, wussten, dass wir bei unserer Ankunft festgenommen werden würden. Sie hofften wohl, dass wir uns wehren und dabei getötet würden, wie das in jener Zeit jeden Tag in den amerikanischen Gewässern vorgekommen ist. Ein schönes Lumpenpack, diese 3. Es ist ja unerhört, was ich mir hier anhören muss. Ja, das ist es. Aber hören Sie nur weiter, Madame. Zeig mal deine Tätowierung, Leon. Hier. Können Sie das sehen, gnädige Frau? Diese beiden S. Das bedeutet Sing Sing. Sing Sing. Ich glaubte, dass ich wohl an die 10 Jahre hätte sitzen müssen. Das geringste Vergehen gegen die Hausordnung und die Strafe wird verlängert, während es gleichzeitig Kolbenschläge regnet. Ich habe Hunderte bekommen. Ja. Der Amerikaner hat sich schließlich für mich verwendet. Ich glaube, er war angeekelt von der Niedertracht von denen, die sich meine Freunde nannten. Ich hatte als Kameraden nur einen Hund. Ein Tier, das ich an Bord aufgezogen hatte, das mich einmal vor dem Ertrinken gerettet hat und das sie mir drüben im Zuchthaus gelassen haben. Die haben ja von allem andere Vorstellungen als wir. Es ist eine Hölle. Sonntags machen sie Musik und sonst wird man bis aufs Blut geprügelt. Na, und eines Morgens, da wurde meine Tür geöffnet und ich bekam einen Kolbenschlag in die Nieren. Man schickte mich ins Privatleben zurück. Ich fiel besinnungslos auf dem Bürgersteig um. Ich wusste nicht weiter, ich hatte nichts mehr. Doch etwas hatte ich noch, meine Rache. Ich wollte die 3 nicht töten. Nein, das ist nicht einfach sterben. In Sing Sing habe ich es an die 20 Mal versucht, ohne dass es mir glückte. Ich wollte, dass auch Sie das Zuchthaus kennenlernten. Ich bin nach Brooklyn gezogen und habe jede Arbeit angenommen, um meine Schiffsreise nach Hause bezahlen zu können, auch für meinen Hund. Niemals habe ich eine Nachricht von Emma bekommen. Erst hier habe ich erfahren, dass sie Kellnerin und gelegentlich die Geliebte von Michou ist, vielleicht auch von anderen. Es war nicht leicht, die 3 Schufte ins Zuchthaus zu bringen. Ich hauste in der ehemaligen Küstenwache von Kabelou und dann begann ich, mich Michou zu zeigen. Ich wollte ihm Angst machen, verstehen Sie? Er sollte auf mich schießen. Ich wäre vielleicht dabei draufgegangen, aber er wäre ins Zuchthaus gekommen. Ich strich um seine Villa herum und stellte mich ihm in den Weg. 3, 4 Tage. Verzeihung, Herr Kommissar. Hat dieses Verhör ohne Anwesenheit eines Untersuchungsrichters einen gesetzlichen Wert? Aber Michou, wirklich. Was du trägst, Herr Maxwell! Leo, bitte tu ihn nichts. Hingesetzt zum Donnerwetter. Setzen Sie sich, Leon. Jetzt rede ich. Meine Herren, erst ein Wort über Emma. Sie erfährt, dass ihr Bräutigam verhaftet ist, von ihm selbst keine Nachricht. Sie wird Kellnerin im Admiral. Männer stellen ihr nach. 2-3 Jahre sind vergangen. Sie weiß natürlich nicht, dass Michou schuldig ist. Sie geht eines Abends zu ihm in sein Zimmer. Ja, die Zeit und das Leben gehen weiter. Und Emma ist ein armes, alleinstehendes Mädchen. In einem Muschelkästchen bewahrt sie einen Brief auf. Aber das ist nur noch ein alter Traum, der mit jedem Tag mehr verblasst. Hier hast du ihn wieder, Emma. Danke. Heb ihn gut auf. Emma erfährt auch nicht, dass Leon zurückgekommen ist. Und sie hat den gelben Hund, der um sie herumsteicht und der 4 Monate alt war, als das Schiff auslief, nicht wiedererkannt. Eines Nachts diktiert Michou ihr einen Brief, ohne ihr zu sagen, an wen er gerichtet ist. Herr Kommissar, ich wiederhole meine Frage, ob dieses... Es handelt sich um eine Verabredung in einem unbewohnten Haus um 11 Uhr nachts. Ich verlange Papier und Bleistift. Leon Le Guérec hat sich nicht geirrt. Michou hat Angst. Er fühlt sein Leben in Gefahr und will den Feind, der seit 3 Tagen um ihn herumsteicht, beseitigen. Aber er ist ein Feigling. Es ist unerhört, diese Beleidigung! Er hat es mir selbst ins Gesicht geschrien. Er ist ein Feigling. Deshalb wird er sich hinter der Tür in dem leeren Haus verstecken, nachdem er von dem Hund seinem Opfer den Brief hat bringen lassen. Er hat den Brief mit einer Schnur um den Hals des Hundes gebunden. Der Zufall jedoch will es, dass Herr Mostaguin in diesem Augenblick leicht angeschlagen vom Trinken das Hotel verlässt, sich in den Hauseingang stellt, um seine Zigarre anzuzünden, dabei das Gleichgewicht verliert und gegen die Tür stößt. Das ist das verabredete Zeichen. Eine Kugel trifft ihn in den Bauch. Das ist der erste Fall. Michou hat sein Ziel verfehlt und ist nach Haus gegangen. Servier und Le Pommeret sind unterrichtet und am Verschwinden Leons, der sie alle 3 bedroht, genauso interessiert wie Michou. Sie sind über den Fehlschlag entsetzt. Emma aber hat nun begriffen, welches Spiel sie spielen sollte. Vielleicht hat sie Leon schon bemerkt. Sicher hat sie jetzt den gelben Hund erkannt. Am nächsten Tag bin ich zur Stelle und sehe die 3 Männer. Ich spüre sofort ihre entsetzliche Angst, wie sie darauf warten, dass etwas Fürchterliches geschieht. Um sicherzugehen, dass ich mich nicht irre, tue ich, was vielleicht eine Unklugheit war, ich tue Gift in einer Aperitivflasche. Ruhig, mein Kind, ruhig. Natürlich stehe ich bereit, um rechtzeitig einzugreifen, aber es kommt gar nicht dazu. Michou ist wachsam in seiner Angst. Er misstraut allem und jedem und auch dem, was er isst und trinkt. Er wagt nicht einmal mehr, das Hotel zu verlassen. Und nun der 2. Fall, Herr Bürgermeister. Unsere 3 werden weiter von ihrer Angst aufgezehrt. Servier ist derjenige von ihnen, dem am wenigsten wohl ist. Er täuscht einen Überfall vor, der vermuten lassen soll, dass er tot sei und man seine Leiche in den Fluss geworfen habe. Vorher aber hat er noch einen genialen Einfall. Als Journalist weiß er, wie leicht die Masse aufzuwiegeln ist. Und so schreibt er mit der linken Hand einen Artikel an das Brester Tageblatt, in dem jeder Satz darauf berechnet ist, Angst und Schrecken in Concarneau zu verbreiten, sodass es sehr gut möglich ist, dass Leute, wenn sie den Mann mit den großen Füßen und dem gelben Hund zu Gesicht bekommen, ihm eine Ladung Blei in die Brust jagen. Und wirklich, beinahe hätte er recht behalten. Ein wild gewordener Schuster schoss auf den Hund. Und am Sonntag herrscht Furcht und Schrecken in der Stadt. Michou ist krank vor Angst. Trotzdem bleibt er entschlossen, sich bis zum Letzten zu verteidigen. Und zwar mit allen Mitteln. Vielleicht fühlt er, dass Le Pommeret schwach wird. Vielleicht wollte der lieber alles enthüllen. Michou zögert nicht, ihn zu vergiften. Emma ist ja da. Selbstverständlich wird man sie verdächtigen. Michou hat Angst. Und diese Angst ist die Ursache zu dem ganzen Drama. Er verlässt das Hotel nicht mehr. Er ist außer sich, als ich den verletzten Hund ins Hotel bringen lasse, denn er weiß, was ich bezwecke. Ich will wissen, ob der Landstreicher kommen wird, um ihn zu holen. Und er kommt. Das Tier wurde seitdem nicht mehr gesehen und das beweist mir, dass es tot ist. Ja. Haben Sie ihn begraben? In Cabelou. Ich habe ein paar kleine Tannenzweige aufgestellt. In Cabelou spürt die Polizei Leon auf. Er flieht auf dem Marktplatz, weil sein einziger Gedanke ist, Michou zu zwingen, ihn zu ermorden. Er will ihn ja ins Zuchthaus bringen. Meine Aufgabe ist es, ein neues Verbrechen zu verhindern und deshalb verhafte ich Michou, wobei ich ihm versichere, dass es zu seiner eigenen Sicherheit geschehe. Das ist keine Lüge. Zugleich hindere ich ihn aber daran, weitere Verbrechen zu begehen. Er ist physisch am Ende und doch ist er noch zu allem fähig. Er weiß, dass er logischerweise all dessen verdächtigt werden kann, was bis dahin geschehen ist. Deshalb muss ein neues Verbrechen begangen werden, während er hinter Schloss und Riegel sitzt und dadurch das beste Alibi der Welt hat. Seine Mutter besucht ihn, nicht wahr, Herr Bürgermeister? Sie erfährt natürlich alles. Sie kann weder verdächtigt noch mit den anderen Verbrechen in Verbindung gebracht werden. Sie muss ihn retten. Sie ist beim Bürgermeister zu Abend und lässt sich in seinem Wagen zu ihrer Villa zurückfahren. Dort brennt den ganzen Abend das Licht, während sie zu Fuß in die Stadt zurückgeht. Es genügt, auf irgendjemand zu warten und ihm an einer Straßenecke aufzulauern. Dann schießt man ihn ins Bein. Weder sie noch Michou konnten ja wissen, dass Leon inzwischen mit Emma zusammen in dem leeren Haus war, wo sie sich sicher vieles sagen mussten und wo mein Inspektor beider Alibi überwachte. Gut gemacht, Laura. Danke, Herr Kommissar. Sie werden mir verzeihen, Herr Bürgermeister, dass ich Sie über meine Untersuchung nicht auf dem Laufenden gehalten habe. Aber als ich hierher kam, wusste ich mit Sicherheit, dass das Drama erst begann. Jetzt kann ich Ihnen einen Haftbefehl gegen Ernest Michou unterzeichnen, wegen versuchten Mordes und Körperverletzung, begangen an Herrn Mostaguin und wegen vorsätzlicher Vergiftung seines Freundes Le Pommeret. Dazu einen zweiten Haftbefehl gegen Frau Michou wegen nächtlichen Überfalls. Ich protestiere! Ich werde meine Beziehungen spielen lassen als Witwe eines Abgeordneten. Wenn Herr Servier morgen ankommt, wird man ihn wohl höchstens wegen Täuschung der Polizei belangen. Nun, Doktor, Sie sagen gar nichts. Ich werde erst in Gegenwart meines Anwaltes antworten. Bis dahin ist diese Gegenüberstellung ungesetzlich. Ich habe gleich gemerkt, dass Sie mein Feind sind. Und diese beiden da? Die würde ich jetzt gern in Ihrem Wagen zum Bahnhof fahren. Ich kann Ihnen keine Schuld nachweisen. Léon Le Guérec hat gestanden, dass es sein Ziel war, Michou dazu zu bringen, auf ihn zu schießen. Um das zu erreichen, hat er nichts anderes getan, als sich ihm zu zeigen. Es gibt kein Gesetz, das das verbietet. Darf ich eine Viertelstunde Ihren Wagen haben? Aber selbstverständlich. Leroy, warten Sie bitte auf mich im Admiral. Füttern Sie inzwischen die Journalisten. Kommt, ihr beiden. Was werdet ihr jetzt machen? Ja, das wissen wir noch nicht. Nur weg von hier. Vielleicht gehen wir nach Le Havre. Ich habe ja keine Angst vor Arbeit. Ich auch nicht. Was kostet eine Fahrkarte von hier nach Le Havre? Nein, tun Sie das nicht, Herr Kommissar. Oh nein, man würde doch nicht wissen, wie, verstehen Sie? Nur nehmen Sie schon. Ich werde es auf meine Spesenrechnung setzen. Macht's gut, ihr zwei.